Haven't you heard die Band Portnoy mit der Sängerin Hannah Permanetta? Sie hören Fazit Kultur vom Tage. Zwei neue Filme wollen wir vorstellen, jetzt die in die Kinos kommen am Donnerstag. Zunächst Silence von Martin Scorsese. Erzählt wird die Geschichte von zwei portugiesischen Jesuiten, die 1640 nach Japan gelangen. Die Furcht, die ich auf der Überfahrt gespürt hatte, schwand dahin. Und die Freude, die mich empfing, erfüllte auch mein eigenes Herz. Selbst der Anblick Kichichiros war mir auf eine Art willkommen. Bitte, kommen Sie. Ich dankte Gott, dass er mich hierher geführt hatte. In Interviews zu seinem neuen Film Silence sagt Martin Scorsese immer wieder, dass er von dem gleichnamigen Buch, das er vor gut 20 Jahren gelesen habe, so fasziniert gewesen sei, dass er es unbedingt habe verfilmen wollen. Anke Lewicke, was mag denn Scorsese an der Geschichte dieser zwei Jesuiten so fasziniert haben? Naja, wenn man sich die Filme von Martin Scorsese anschaut, dann kreisen sie ja doch immer um Glaube und Religion. Es geht auch immer um christliche Symbolik und es geht auch immer wieder um Menschen, die verzweifelt nach Gnade, Versöhnung und Erlösung suchen. Es geht auch um die Frage, wann wird man im christlichen Sinne schuldig? Und in seinem neuen Film geht es eben um diese zwei Jesuiten, die nach Japan kommen, weil sie ihren Mentor suchen. Der soll nämlich vom Glauben abgefallen sein, jetzt mit einer japanischen Frau verheiratet, ein Kind haben. Seinen Namen wollen sie retten, aber vielleicht ihn auch selbst. Und sie kommen in ein Land, wo es doch schon einige Menschen gibt, die zum Christentum übergetreten sind. Aber sie werden eben von den Japanern verfolgt und gefoltert. Und diese beiden Pater werden nun immer wieder Zeuge von diesen Foltern. Sie selbst werden auch gefangen genommen. Und sie können im Grunde Menschenleben retten, wenn sie ihrem Glauben abschwören, wenn sie mit ihrem Fuß auf eine Christus-Ikone treten. Also wie immer geht es bei Scorsese hier um die Frage, um diese verschiedenen Prinzipien, Vernunft und Glauben, wenn das aufeinander prallt, wie entscheidet man sich? Vernunft, Glauben, die Faszination, die Besessenheit für diese Themen, mit welchen Mitteln setzt denn Scorsese das alles filmisch um? Ja, also das ist für Scorsese ein relativ ruhig fotografierter Film. Es sind auch so entsättigte Farben. Man muss ein bisschen auch an eine Leidensgeschichte denken oder an unfreiwillige Exerzitien. Also der Glauben wird immer wieder herausgefordert. Deshalb wiederholen sich auch Szenen in immer neuen Varianten, also immer wieder die Folterszenen. Und was wirklich ist, dass die Perspektive immer sehr bewusst ausgewählt ist. Also es gibt nie die Vogelperspektive, also Gott schaut nie von oben nach unten, weil Scorsese das Ganze schon als irdisches Unterfangen darstellen möchte. Dann geht die Kamera immer wieder weit zurück, ist so eher dokumentarisch. Dann springt sie in die subjektive Perspektive der Pater und dann sieht man eben ihre Gewissenskonflikte, die sie ausfechten. Und es gibt wie immer auch diese ganz sprunghaften Detailaufnahmen, die sind ja so typisch für Scorsese und dann sieht man so kleine Kreuze, die sind mal geflochten, mal aus Metall, mal aus Holz. Und eigentlich könnte man jetzt denken, wenn diese Kreuze weitergetragen werden, geht auch der Glauben weiter, es gibt Hoffnung, aber man spürt einfach, so klein die Kreuze auch sind, sie sind für jeden, der sie trägt, eine Bürde und auch er wird, wie in allen Scorsese-Filmen, nicht die Erlösung finden. Silence von Martin Scorsese. Die Nominierungen für den besten Film bei den diesjährigen Oscars, diese Nominierungen haben es gezeigt, es gibt ein immer größeres Bedürfnis nach Geschichten, die im Alltag ja verankert sind, die in der Gegenwart spielen. Auch Kelly Reichardt ist eine Vertreterin dieses Kinos, diese Regisseurin. Worum geht es denn in ihrem neuen Film Certain Women? Ja, es geht wie immer bei ihr darum, wie Menschen leben, arbeiten und lieben. Und das kann man nur erzählen, wenn man auch in ihren Alltag geht. Und das sind jetzt drei Episoden um vier Frauen. Und diese drei Episoden sind aufgebaut wie American Short Stories. Also das sind sehr präzise, konzentrierte Momentaufnahmen, die nur einen Ausschnitt immer zeigen aus einem Leben. Aber trotzdem spürt man eben, wie sich das Leben dieser Frauen anfühlt. Also man spürt, dass die Anwältin aus der ersten Episode sehr einsam ist, wenn sie da mit ihrem Klienten sitzt. Man spürt, dass die Ehefrau aus der zweiten einfach ihr Leben und ihre Familie aus den Augen verloren hat. Und in der dritten Episode geht es eben um zwei junge Frauen, die in eine ungewisse Zukunft blicken. Präzise beobachtete Szenen, haben Sie gesagt, Frau Lewicke. Szenen aus dem Leben, die verlangen natürlich auch ein wirklich konzentriertes Spiel. Wie machen das die Schauspieler? Gelingt es denen? Ja, es ist ein unheimlich schöner Film und auch gerade schauspielerisch. Ich meine, wenn ein ganzes Leben nicht erzählt wird, müssen die Schauspielerinnen ja eine Vorstellung von diesem Leben geben. Und das können sie alle. Laura Dern spielt die Anwältin und sie macht das mit so einer schönen unaufgeregten Aufgeregtheit. Also man spürt die ganze Zeit, so abgeklärt sie ist, es gibt immer noch eine Offenheit, ihr Leben könnte noch mal eine andere Wendung nehmen. Ganz anders ist das bei Michelle Williams, die Ehefrau spielt. Sie ist einfach überfordert, sie hat einfach ihr Leben aus den Augen verloren. Sie wollte was anderes, aber vor lauter Organisieren weiß sie gar nicht mehr, was sie wollte. Und in der dritten Szene verliebt sich eben eine Pferdepflegerin in die Lehrerin aus der Abendschule. Und diese Lehrerin wird so wunderbar verhuscht gespielt und ungespinkt von Kristen Stewart, die wir ja aus der Twilight-Serie kennen. Und Lily Garfield ist die Newcomerin und sie ist auch indianischer Abstammung. Und das ist auch ganz wichtig in dieser Episode, weil sie kommt dann eines Abends mit einem Pferd zur Schule vorgeritten, ganz stolz. Und wenn man sie da so sieht, kommt natürlich nochmal eine ganz andere Historie mit in den Film hinein. Und gleichzeitig ist es so ein zarter, berührender Augenblick, weil da werden also Gefühle, die noch nicht formuliert werden können, quasi so vorgeritten. Das ist unheimlich schön. Certain Women von Kelly Reichardt. Zwei neue Filme, die jetzt in die Kinos kommen. Anke Lewicke, vielen Dank.